Welche Maßnahme für Ihren Betrieb die jeweils passendste ist, können die Betriebe aus einem Katalog selbst auswählen. Heißt es dazu beim Bundesinformationszentrum Landwirtschaft. Doch solche Maßnahmen sind freiwillig. Man setzt also auf die Einsicht der Betriebe, obwohl die Zeit drängt und es klarere Vorgaben bräuchte. Dennoch ist es eine Veränderung in die richtige Richtung. Positiv ist auch, dass die EU die zweite Säule künftig stärker berücksichtigen möchte. Ihr finanzieller Anteil soll bis 2026 auf 15% wachsen. Die Reform war wie immer ein hart erkämpfter Kompromiss in der EU. Entsprechend fiel die Bewertung sehr unterschiedlich aus. Das Bundeslandwirtschaftsministerium, damals unter Leitung von Julia Klöckner, CDU, begrüßte die Reform als Systemwechsel, der ein Mehr an Umwelt- und Klimaschutz mit wirtschaftlichen Perspektiven für die Landwirte und die ländlichen Räume verbindet. Demgegenüber verwies der Deutsche Bauernverband auf drohende Zahlungseinbußen für Bäuerinnen und Bauern sowie die wachsende Inflexibilität und Bürokratie. Aus Sicht von Umwelt- und Naturschutz greifen die Neuerungen deutlich zu kurz, um die europäischen Klima- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und die Artenvielfalt dauerhaft zu sichern. Sie fordern, wie zum Beispiel auch die Leopoldina, alle Direktzahlungen, also die komplette erste Säule, zwingend und unmittelbar an positive Effekte auf Umwelt und biologische Vielfalt zu koppeln und dies nicht in der Sphäre der Freiwilligkeit zu belassen. Doch dafür ist es zu spät. Die jetzige Regelung gilt bis 2027. Erst dann wird im EU-Kreis wieder über umfassende Reformen verhandelt. Vorher sind nur Anpassungen nach einer Überprüfung 2025 geplant. Auch der deutsche Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, Bündnis 90 Die Grünen, sieht bei der Agrarpolitik umfassenden Veränderungsbedarf. Zunächst in Deutschland, aber auch in Brüssel. Im Bundestag sagte er Anfang 2022: Das derzeitige System lebt auf Kosten der Tiere und der Landwirte und produziert nur Verlierer. Er sprach sich wiederholt dafür aus, Klimaschutz, Erhalt der Artenvielfalt und Ernährungssicherung nicht als Gegensätze zu betrachten. Kurz gesagt, er plädiert für eine neue Agrarpolitik. Ob und wie schnell er sich damit durchsetzen kann, bleibt abzuwarten.